werdet euch noch wundern, wenn ihr ganz unten seid. Sobald die Not euch auffrisst, ihr seinen Namen schreit. Oh, oh, oh yeah. Dann zieh ich meines Opas alte Uniform an. Zieh mit der Fahne los als Sturmabteilungsmann. Oh, oh, oh yeah. Und sehen dann die Leute ihr Hoffnung und ihr Glück. Dann sag ich, meine Lieben, ja, wir sind zurück. Die 88 ist für mich die schönste Zahl. Und die 88 ist uns auch nicht egal. Denn die 88 steht für das Doppel-H. Und die Bedeutung ist euch auch allen klar. Ich hol mir eine Pumpgun und ein Scharfschützengewehr. Ich leg mich auf die Lauer, bereit zur Gegenwehr. Oh, oh, oh yeah. Ich sing im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so staunt. Und dazu spielen Gitarren mit einem fetten Sound. Oh, oh, oh yeah. Und mit den anderen Kumpels vom der Sportverein ziehen wir durch die Straßen und grüßen ungemein. Die 88 ist für mich die schönste Zahl. Und die 88 ist uns auch nicht egal. Denn die 88 steht für das Doppel-H. Und die Bedeutung ist euch auch allen klar. Am Abend mache ich mich allein auf den Heimweg. Grüß nochmal die Sonne, denn es ist schon spät. Oh, oh, oh, oh yeah. Im Sommer wie im Winter marschier ich in der Stadt. Die Leute haben schon langsam die Fackelzüge satt. Oh, oh, oh, oh yeah. Machen wir es so wie früher, nur in heutiger Zeit. Und für diesen Tag bin ich auf jeden Fall bereit. Die 88 ist für mich die schönste Zahl. Und die 88 ist uns auch nicht egal. Denn die 88 steht für das Doppel-H. Die Bedeutung ist euch auch allen klar. Die 88 ist für mich die schönste Zahl. Und die 88 ist uns auch nicht egal, denn die 88 steht für das Doppel-H. Und was das nun heißt, das ist euch allen klar. Ja, die 88 ist für mich die schönste Zahl. Und die 88 ist keineswegs egal, denn die 88 steht für das Doppel-H. Und was das nun wirklich heißt.